2a. Kommst du mit in den Supermarkt? 2b. Möchtest du ein Stück Pizza? 2c. Schmeckt dir die Suppe? 2d. Was kochst du gerne? 2e. Welches Essen ist gesund?